Oscura Primavera kennen im Gründerjahr 1968 Holger Tschucker E-Bass, Michael Caroli Gitarre, Jackie Liebezeit Drums und Irmin Schmidt Keyboards. Ken wurden aus der atemberaubenden Erleuchtung mit allen Wassern gewaschener Musiker, die plötzlich den Rock'n'Roll entdecken, geboren, schreibt Julian Cope in seinem Buch Krautrock-Sampler. Während die meisten Rockmusiker einfach spielen, so gut sie können, waren die meisten Ken-Mitglieder über 30 und Musikveteranen, als die Band sich gründete. Und psychedelischer Rock hatte einen solchen Effekt auf sie, dass sie ihren Stil radikal ändern mussten, um die Musik überhaupt spielen zu können. Seit 1965 hatten zwei Studenten von Karl-Heinz Stockhausen, Holger Tschucker und Irmin Schmidt, davon gesprochen, gemeinsam eine Band zu gründen. Eine Band, die sich ethnischer, elektronisch-experimenteller und moderner klassischer Musik bedienen und gleichzeitig darüber hinausgehen würde. Aber mittlerweile, schreibt Julian Cope, hatten wir 1967 und Holger Tschucker war Musiklehrer. Einer seiner Schüler, Michael Caroli, hatte ihn kürzlich damit geschockt, dass er ihm I Am The Walrus von den Beatles vorspielte. Und kurz darauf, während sie sich eines Abends Jimi Hendrix, The Mothers of Invention und Velvet Undergrounds Bananen-LP anhörten, entschieden sich Holger Tschucker und Irmin Schmidt endlich, den Sprung zu wagen und Rock'n'Roll-Elemente in ihre Band einzubeziehen. Wie später Kraftwerk kamen sie aus einem extrem akademischen Umfeld und jeder Aspekt des Rock'n'Roll war ihnen ebenso unheimlich, wie er sie faszinierte. Aber meistens begeisterte sie der Sinn für Dynamik im Rock.

Musik von Kent für eine Fernsehproduktion aus dem Jahr 1969 mit dem Titel Millionenspiel. Die Lebenshaltung einer gesellschaftlichen und künstlerischen Opposition transportierten auch die Filmmusiken von Kent, die zu einem wichtigen Standbein der Gruppe geworden waren, schreibt Robert von Zahn in seinem Buch über Kent. Irmin Schmidt hatte schon vor der Bandgründung mehrere Soundtracks komponiert und brachte Kent ins Geschäft. Krimis und Western setzten ebenso auf die Band wie anspruchsvolle Filme von Thomas Schamoni und Wim Wenders. Die extremen Klänge, die Schmidt und seine Mitstreiter bei ihren Experimenten gewannen, treiben Mario Adorf im existenzialistisch angehauchten Western Deadlock durch die sengende Hitze der Wüste in ein schauerliches Blutbad, das wie eine konsequente Verlängerung der Musik anmutet. Oszillierende Arpeggio-Akkorde von Michael Caroli und Irmin Schmidt auf den Saiten einer Gitarre und eines Flügels im Feedback-Studio gegriffen, geleiten Rüdiger Vogler und Jella Rottländer in Wenders Allies in den Städten durch die Straßen von New York und des Ruhrgebiets. Oft waren es gerade die innovativen Klänge in der Musik von Can, die die Filmemacher anregten und die sich in besonderer Weise mit dem Bild verbanden. Eines der eigenartigsten und deutlich unterschätzten Ergebnisse war die Zusammenarbeit mit Thomas Schamoni, für dessen Film Ein großer graublauer Vogel. Und diese wiederum war erheblich von Karl-Heinz Stockhausen beeinflusst. Wir hören jetzt noch bis zu den Nachrichten Cutaway, ein Stück mit Material aus den Jahren 1969 bis 1975. Insgesamt dauert das Stück 17 Minuten. Wir hören hier einen Ausschnitt. Can you see if you can use your modulation frequency in tune with Holger and Michael? What? The modulation frequency out of the generator. You're in tune, Mickey. Es geht nicht. You mean this one? What should I do with that? That one. Just try and pick a pitch that is in tune with the guitars. Yeah, of course. You know, it's common sense. Let that be. Maybe. Thank you. Ich denke ja immer, dass wir mehr Radio überhören, als wir ein Radio hinhören oder zuhören. Das war noch in den 30ern, Anfangszeit des Radios, waren die Leute so begeistert, die saßen am Lautsprecher und hörten alle genau zu. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist eigentlich schade. Man hört auch sehr viel mit Kopfhörern. Ja, das sehe ich ja wieder als eine gute Entwicklung. Die Kopfhörer mit den Walkmans, diese kleinen Kassettenrekorder, das finde ich eine ausgesprochen gute Sache. Ich finde, dafür passt meine Platte gut. Das war die Stimme des Can-Bassisten Holger Tschukai 1981. Und hier sind wir wieder mit der zweiten Stunde unserer fünfstündigen Nacht über die Kölner Rockband Can, die sich allerdings nie Rockband nennen wollte. Da ist mir also ein Lapsus linguae passiert. Ich bin Karl Lippegaus, freue mich, dass Sie dabei sind. Connection, the sun is shining, I see you smile. Der persönliche Kontakt vieler Musiker von Ken zur Kunstszene bringt zuweilen ganz praktische Vorteile. So kommen Ken an einen kostenlosen Proberaum in ihrem ersten Domizil im Kunstschlösschen Nörvenich in der Nähe von Düren, wo sie bald auch erste gemeinsame Live-Erfahrungen als Vernissagenband sammeln können. Ich kannte in der Kunstszene viele Leute, auch den damaligen Besitzer von Nörvenich, von vielen Ausstellungseröffnungen, erinnert sich Irmin Schmidt. Der Mann war Sammler. Als wir anfingen zusammenzuarbeiten, brauchten wir einen Raum. Ich habe viele Leute gefragt und er hat uns einen Raum umsonst zur Verfügung gestellt. Es gab dauernd irgendwelche Empfänge in diesem Schloss, wo wir dann fürchterlichen Krach gemacht haben. Soweit Irmin Schmidt. Seine Frau Hildegard wurde die Managerin von Ken. Doch sie hatte einen Vorgänger. Wie fing das eigentlich alles an, Hildegard? Wie bist du Managerin von Ken geworden? Wie ich so überhaupt in dieses ganze Business reingerutscht bin. Ja, nun, also, dank Abi Ofarim. Ihm sei Dank, dem guten Menschen. Dank Abi Ofarim habe ich also die Karriere ergriffen. Wieso? Der Herr Ofarim war mal der Manager der Ken, hat aber nichts anderes getan, als immer seine Prozente einzuhalten, die ungeheuer beachtlich waren. Kassierte wie ein Wilder und gab nichts weiter und tat vor allen Dingen nichts. Roland Klicks absurder Endzeitwestern Deadlock verfrachtet 1970 eine düstere Allegorie aus Sex, Gewalt und Gier in eine bizarre Einöde, wo die Figuren scheinbar ziellos agieren. Die ungewöhnlich gefilmten Bilder von im Staub strauchelnden Personen und unbarmherziger Sonne erzeugen eine fast halluzinierende Wirkung. Musik, Can. Eine Jukebox auf der Terrasse vor einer Snackbar, eine verkratzte Platte ertönt. Es handelt sich um Tango Whiskey Man, ein Song von Can mit ihrem japanischen Sänger Damo Suzuki. Sie haben einen Tango mutieren lassen zu einem Popsong. Sehr 60s klingt es. Traurig wie Staub, blitzend wie Chrom. Im Oktober 1970 kommt Deadlock in Deutschland in die Kinos. Ein Jahr später bekommt er den Deutschen Filmpreis und hat seit langem Kultstatus. The greatest thing above, but no one knows it. The world will look at me. I don't meet same rough grand style. Tango Whiskey Man Ken im Jahr 1970, im August 1970, mit einem Song für ihr Album Soundtracks. Ihr Gitarrist war Michael Caroli. Für mich selber, ich habe eigentlich die langsamen Abläufe lieber als ich ticke irgendwie langsamer als viele Leute, das habe ich gemerkt. Aber viele Leute müssen auch schnell ticken. Weil also ein reines Agrarleben, das ist, glaube ich, nicht sehr angenehm. Da bleibt auch nicht viel Platz für die Kreativität. Also wenn man mit der Nahrungsbeschaffung, mit der direkten Nahrungsbeschaffung jedes Mal zu tun hat, also mit einem Speer einen Hasen zu jagen, verbraucht sehr viel Energie, wenn man das jeden Tag tun muss. Ich heiße Holger Schukay, stehe im Ruf eines musikalischen Abenteurers und akustischen Landschaftsmalers. Jetzt werden Sie sich denken, oh mein Gott, kann man mit dem überhaupt eine müde Mark verdienen? Da sag ich, Sie können sich vorstellen, wie sehr ich ein Freund alles Fantastischen und Science-Fiction-artigen bin. Ist ja auch kein Wunder. Ken wurden in Deutschland geboren, lebten in Europa und schufen eine Utopie, schreibt Eric Dehe. Sie schleudern uns einen minimalistischen, tribalen Rock entgegen mit schamanischer Inspiration. Ein Stück von ihnen entwickelt oft die Polyrhythmie eines Roadmovies, eine Atmosphäre wie in einem Wirbelsturm aus elektrischen Schwingungen, beißenden Melodien und verbalem Skandieren. Die Reflektoren schaukeln, das Licht flackert, die Werbeflächen knicken im Tornado um. You Do Right, Mother Sky, Hallelujah, Mushroom oder Animal Waves. Sie nehmen den Zuhörer mit in eine andere Dimension. Er überwindet physische Hindernisse wie eine magnetische Welle. Das Ausscheiden von Malcolm Mooney, ihrem ersten Sänger, war verheerend für Can, schreibt Julian Cope. Er hatte ihnen den Namen gegeben und er hatte ihre neue Richtung bestimmt. Obwohl er oft ganze Auftritte versäumte, war die Band auf Malcolms Weggang nicht vorbereitet und zwischen Dezember 69 und Mai 1970 nahmen sie nur ein einziges neues Stück auf. Doch im Mai hatten sie ein viertägiges Engagement in Münchens neuer Diskothek The Blow Up und dort bei einem Nachmittagscafé in einem Münchner Straßencafé entdeckte Holger Tschukay Cans neuen Sänger. Das Treffen war typisch Can. während Jackie Liebezeit immer noch jedem in Hörweite »Nein, darf ja nicht wahr sein« entgegenbrüllte, fragte Holger Tschukai ganz ruhig den jungen japanischen Straßenmusiker, der sich den ganzen Nachmittag schon wie eine Kette an sie gehängt hatte, ob er beim Auftritt an diesem Abend singen würde. Es sollte sich als glückliche Wahl erweisen und dieses Zitat von Tschukai bringt die Ziele von Ken Mitte der 70er auf den Punkt. Er sagte, es war ein wildes Konzert. Erst sang Damo sehr dramatisch, es war sehr friedlich, er war sehr konzentriert und dann sprang er auf wie ein Samurai-Krieger, nahm das Mikrofon in die Hände und brüllte das Publikum an. Die Leute wurden so nervös. Leute fingen an, sich zu schlagen. Es kam zu einer Prügelei und fast alle gingen. Am Ende waren nur ein paar unbeugsame Fans da. 30 Deutsche, etwa 30 Amerikaner, sehr enthusiastisch. Und der Rest des Ken-Konzerts in München im Blow-Up wurde nur für sie gespielt. Es war wunderschön. Ein sehr gutes Konzert. Mistake. Improvisation mit dem neuen Sänger Damo Suzuki aus dem Jahr 1971, TV-Spot. Eric de Hey schreibt in seinem Buch über Ken, sie sind underground und populär zugleich. Obwohl sie es in den 70er Jahren selten auf die Titelseiten der Musikmagazine schafften, galten sie mal als die abenteuerlichste Band Europas. In den 90er Jahren befassten sich eine Vielzahl von Artikeln und Dossiers mit Ken. In den Nullerjahren erreichte ihre Musik eine nie dagewesene Popularität. Sie galten mittlerweile als eine der einflussreichsten Rockbands der letzten 4 Dekaden. Ken waren aber mehr als eine Gruppe. Sie gründeten förmlich einen Stamm. Die Musiker improvisieren in langen Jam-Sessions. Sie spielen, was man gemeinhin Musik nennt. In Wirklichkeit handelt es sich mehr um den Austausch von Klängen über evolutiven Strukturen. Rhythmen werden durch einige Worte markiert oder ein Gitarrenriff, eine Basslinie oder zwar nicht oft, aber nicht zwangsläufig vom Schlagzeug ausgehend. Gemeinsam schaffen sie etwas, das über Musik hinaus verweist, eine spontane Sprache. Can kreieren und komponieren aus dem Moment, ohne groß nachzudenken, weder über die Vergangenheit noch über die Zukunft, allenfalls in Sekundenbruchteilen, die sie dem Moment entreißen. Die Musiker vergessen nicht die Traditionen, die sich jeder einverleibt hat. Sie beuten sie aus im unbewussten Fluss gegenwärtiger Ereignisse. Der postmoderne Groove ist dieser innere Zustand von telepathischer Trance. Eric de Hee. We'll be right back. Das war der Song Oh Yeah aus dem Album Tago Mago. Sie hören die Radionacht Rock im Deutschlandfunk heute mit einer fünfstündigen Hommage an die Kölner Gruppe Can. Im November 1970 spielte Can auf Schloss Nörvenich bei Köln nach Monster Movie und Soundtracks das dritte Album ein, erstmals mit Damo Suzuki. Es entstand die Doppel-LP Tago Mago. Auf der ersten nach ursprünglicher Planung einzigen LP sind alle Stücke vereinigt, die für die Produktion vorbereitet waren. Auf der zweiten finden sich zwei weitere Aufnahmen, die spontan während der Produktion entstanden, schreibt Robert von Zahn. Die Technik inklusive Verkabelung lag in den Händen des Bassisten Holger Tschukai. Er arbeitete mit 5 Sennheiser-Mikrofonen, 3 dienten zur Aufnahme des Schlagzeugs, von denen eines höher positioniert nicht nur Becken und Tomtoms, sondern auch Raumklang aufnahm. Das 4. Mikrofon galt dem Sänger, das 5. stand im Treppenhaus, denn Hallwirkungen entstanden nur, wenn die Musiker dort einen Lautsprecher aufstellten und dessen Signale wieder aufnahmen. Eine Mehrspur-Tonbandmaschine gab es nicht, lediglich 2 Revox-Stereogeräte. Eine 16-Spur-Maschine kam erst 1975 für das Can-Album Landed ins Inner Space Studio. Die relativ geringe Zahl technischer Gerätschaften und der hohe klangtechnische Anspruch forderten von Holger Tschukai einen sehr flexiblen Einsatz der vorhandenen Mittel. Das bedeutete langwierige Umbaupausen mit umständlichen Verkabelungen. Während dieser Arbeiten spielten die anderen Musiker improvisierend und experimentierend. Häufig zeichnete Tschukai dieses Miteinander auf, denn zuweilen entwickelten sich auf diese Weise die besten Titel der Gruppe. Irmin Schmidt schlug vor, diese Aufnahmen zu fertigen Stücken zu montieren. Seine Frau Hildegard, die gerade das Management übernommen hatte, überzeugte die Schallplattenfirma davon, die improvisatorisch entstandenen langen Stücke hinzunehmen und ein Doppelalbum vorzulegen, das dann Platz 38 der deutschen LP-Charts erreichte. We'll be right back. Gut fünfminütiger Ausschnitt aus einem der, wie ich finde, faszinierendsten langen Stücke von Can. Holger Tschukay sagte mir einmal, es gibt kaum noch Rockbands, die wirklich lange Stücke machen können. Halleluja war das, aufgenommen 1971. Wir sprachen hier in der Radionacht über die positiven Aspekte der Monotonie, die der einstige Free-Jazz-Schlagzeuger Jackie Liebezeit für sich entdeckte. Und er tickte zuverlässig wie ein kostbares Schweizer Uhrwerk innerhalb der Band. Liebezeit war die Säule von Can, dieser großartige, im Januar verstorbene Musiker. Ich bin froh, dass ich eines der Streitgespräche zwischen Holger und Jackie einmal aufnehmen konnte. Das muss um 1981 gewesen sein. Und wir diskutierten über Disco-Musik und über die Verdrängung des herkömmlichen Schlagzeugs durch sogenannte Drum Machines. Hören Sie, was Holger Tschukay und Jackie Liebezeit dazu zu sagen haben. Wenn ich ein Elektroschlagzeug habe, dann kann ich wirklich, und ich zeichne das auf ein Tonbandgerät auf, dann kann ich mit einem Millimetermaß rangehen und dann weiß ich, dass auf den Millimeter genau der nächste Schlag kommt. Absolut auf den Millimeter genau. Davon kann man ausgehen. Wenn ich aber dich höre und mal untersuche auf dem Tonband, dann stelle ich fest, dass jeder Schlag neben den Millimetern steht. Das Erstaunliche ist bei dir, das kann du hast, sein, das oder? Ist so, das ist so. Das ist, da gibt es nicht eine geringste Diskussion, das ist so, das beweise ich dir. Ja, ich glaube dir, Holger. Ich beweise es dir. Ich glaube dir das, ich glaube dir das. Dann das ich mir, muss eigentlich so sein. Das, ja, natürlich. Das ist, das heißt, es überhaupt. Allerdings bin ich ziemlich symmetrisch gebaut, ne? Es kann sein, dass ich rechts ein ganz klein bisschen kräftiger bin als links. Jackie, du das bist kann ja sein. Keiner behauptet, dass du ein Chaot bist. Keiner sagt das. Sondern ich sage, und das zeichnet dich als, für mich als einen tollen Schlagzeuger aus, gerade weil du daneben haust. Ja, das können sie doch alle. Oh ja. Eben nicht, Jackie. Das ist es nicht. Wieso denn nicht? Eben nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Du, damit wird doch eine Welle aufgebaut. Ich meine eben, dass, ja, du meinst wahrscheinlich den Unterschied zwischen mathematischer Stimmung und nicht temperierter Stimmung. Aha, jetzt geht's los. Gut. Das meinst du wahrscheinlich. Das versteht aber unser Hörer nicht. Der weiß nicht, was temperiert ist. Der weiß nur, dass Wasser schön temperiert sein muss, damit man gut baden gehen kann. Der Hörer weiß nicht, was temperiert ist. Holger, du hältst den Hörer für sehr dumm. We'll be right back. Februar 1971, Beendigung der großen Tago-Mago-Sessions von Can. Aus dem Projekt entsteht das Doppelalbum, dessen zweite Platte die experimentelleren Stücke enthält. Die Veröffentlichung wird durch Abi Ofarim, den ehemaligen Manager, hinausgezögert, der der Gruppe verübelt, dass inzwischen Hildegard Schmidt seine Nachfolge als Manager der Gruppe angetreten hat. Ofarim erwirkt eine einstweilige Verfügung, um das Erscheinen des Tago-Mago-Albums zu verhindern. Kollektive Improvisation mit dem seltsamen Titel AUMGN debütiert Irmin Schmidt als Perkussionist und singt auf eine Weise, die an die beschwörenden Gesänge eines Schamanen bei einem magischen Ritual erinnert, meinen die beiden Autoren des Can-Buchs, Pascal Bussy und Andy Hall. Jackie Liebezeit spielt Kontrabass. Tago Mago ist das magische Album von Can. In des Wortes wahrer Bedeutung, Tago Mago war der Name eines Zauberers und Ormgen, so etwa wird das Stück ausgesprochen, lautete eine Zauberformel von Aleister Crowley. In dem monatlich erscheinenden französischen Rockmagazin Rock and Folk schreibt Paul Alessandrini, Zitat, dies ist eine großartige Platte von einer großartigen Gruppe, die sich all jenen Konzepten des bürgerlichen Mittelstands widersetzt, die die Rockmusik prägen. Nach Amondyl 2 gilt es, Can als die Nachfolger der großen amerikanischen Gruppen zu entdecken. Musik Thank you.